Vor dem Oberlandesgericht in Celle läuft seit Anfang der Woche ein Prozess gegen zwei IS-Rückkehrer aus Wolfsburg. Und er ist deshalb so besonders, weil zum ersten Mal ein Angeklagter ganz ausführlich seinen Weg zum IS beschreibt. Gekämpft haben will er dann dort aber nicht. Ich bin weder Dschihadist noch Salafist, hat der Deutsch-Tunesier gesagt. Das ist zumindest jetzt die Verteidigungsstrategie. Genau. Aber wenn das so ungefähr stimmt, was er erzählt, dann zeigt das wieder einmal sehr deutlich, wie junge Muslime in deutschen Moscheen radikalisiert werden. Und dass solche Scharfmacher das größte Problem sind. Ein Problem, das immer weiter zunimmt. Nicht nur in Niedersachsen, ganz besonders auch in Nordrhein-Westfalen. Dort hat Innenminister Ralf Jäger gerade seine Aufklärungsbroschüre vorgestellt. Die soll die Gewaltfantasien radikaler Salafisten entlarven. In Nordrhein-Westfalen ist auch 12 Memorize aktiv. Das ist eine Gruppe Jugendlicher, die mit provokanten Kunstaktionen gegen Salafisten mobil macht. Viele Muslime sind dabei, aber nicht nur. Die spektakulärste Aktion war bislang die Darstellung einer IS-Hinrichtung in der Essener Fußgängerzone. Ein anderes Mal haben sie den Tod des Islam durch Extremisten verkündet und ein Video dazu ins Netz gestellt. Wir möchten heute einen Mord besprechen. Gott hat durch mich getötet. Eine Gefahr wächst in Deutschland durch diese Leute, die sind Salafisten. Einer der Aktivisten in diesem Anti-Salafisten-Video ist Hassan Gerat. Er studiert Germanistik und Medienwissenschaften in Düsseldorf und ist jetzt am Telefon. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Warum sind Sie so provokativ mit Ihren Aktionen? Also wir waren eigentlich davor mit einer sozialen Aktion aktiv, die erste Aktion. Danach haben wir aber festgestellt, dass die Leute wachgerüttelt werden müssen, damit die endlich die Gefahr anerkennen, die wir halt vielleicht in Belgien schon erlebt haben, in Frankreich. Und dieser Schockzustand, der sollte die Menschen zum Nachdenken anregen. Funktioniert das? Reagieren die Passanten jetzt, die das sehen, tatsächlich wachgerüttelt? Was ist Ihr Eindruck? Ja, also als wir zum Beispiel die Hinrichtung in Essen durchgeführt haben, der erste Eindruck der Passanten war wirklich Schock. Viele haben zum Handy gegriffen, haben die Polizei angerufen und die wussten nicht, was sie jetzt nun tun sollen. Und wir haben diese Wut, diesen Schock in die richtige Richtung gelenkt. Also in der Psychologie heißt es, wenn man in diesem Schockzustand sich befindet, schaltet man seinen Intellekt aus, seinen Verstand und man wartet auf einen Input von außen. Und den haben wir getan durch unsere Reden halt vor Ort. Und wie reagieren die Salafisten? Die sind ja ganz oft auch in den gleichen Fußgängerzonen wie Sie unterwegs und verteilen ihre Korane. Ja, genau. Also bisher gab es nur Zurufe, Parolen, ihr Abtrünnige, ihr Islamhasser, Islamphoben und so weiter und so fort. Also es gab nur Parolen bisher, also auf der Straße. Ich selber wurde in Essen zum Beispiel schon mal mit dem Mord bedroht. Nachrichten bekommen wir zahlreich, dass sie uns schreiben als Beispiel, wir werden euch abschlachten, wir werden euch finden und schlagen und angreifen und so weiter und so fort. Also die sind auf jeden Fall außer sich. Wie reagieren Sie darauf? Gar nicht? Wir haben bisher gar nicht darauf reagiert. Ich persönlich wurde in Düsseldorf angegriffen. Ich will jetzt nicht sofort die Salafisten beschuldigen, aber ich kann erahnen, weil ich die Leute halt gesehen habe und man kann manchmal einstufen, zu welcher Gruppe sie gehören. Und wir lassen uns gar nicht einschüchtern. Wir versuchen immer noch weiter die moderaten, Anführungszeichen, Muslimen wachzustellen. Sind das also Ihre Hauptadressaten, die wachen Muslime und nicht so sehr die Nicht-Muslime? Ja, genau. Also wir haben leider zu lange verschlafen, diese Gefahr des Radikalismus im Islam. Die Verbände und die Großorganisationen, die Institutionen wie DITIB zum Beispiel und andere Verbände, leider sind sie fremdgesteuert vom Ausland. Also die sind nicht selbstbestimmend. Und diese Fremdsteuerung, die lässt halt keine Freiheiten im Handeln. Sie warten auf eine Anweisung, okay, jetzt müsst ihr demonstrieren oder jetzt müsst ihr gegen diese Salafisten vorgehen. Das war bisher nicht der Fall. Diese Anweisung kam anscheinend noch nicht und weiterhin schlafen sie. Sie wollen zumindest die Jugendlichen jetzt wachrütteln, sodass sie mit uns auf die Straße gehen, weil nur Muslime können gegen diese Salafisten was bewirken. Sie haben gerade die Fremdsteuerung angesprochen, am Beispiel von DITIB, die ja von der Türkei oder von der türkischen Regierung finanziert werden. Welche Reformen fordern Sie denn? Was müssen die Muslimen tun, außer jetzt, dass die Jugendlichen mit ihnen auf die Straße gehen? Ja, also ich muss ausführen, dass DITIB zum Beispiel von der Türkei finanziert wird und unterstützt und fremdgesteuert. Es gibt noch andere Organisationen, die werden von Saudi-Arabien unterstützt, wie zum Beispiel das LEAS-Projekt mit Millionen. Im ersten Jahr hat man ja mit 20 Millionen Koranexemplare ja verteilt. Und es gibt noch eine Einrichtung, die wird von Iran finanziert. Und diese drei, wie soll ich sagen, Institutionen, die müssen durch eine Reformation irgendwie, wie soll ich sagen, wie am Beispiel von Österreich, das Islamgesetz, nochmal strukturiert werden, sodass man vielleicht diese finanziellen Mittel und diese Abhängigkeit vom Ausland stoppt, sodass man zum Beispiel die deutsche Sprache als Hauptsprache in den Moscheen einführt, dass die Prediger nicht von dem Ausland kommen und dort ausgebildet werden, wie zum Beispiel Per Vogel in Saudi-Arabien ausgebildet wurde, sondern hier vor Ort ausgebildet werden durch moderate Muslime. Es gibt ja erste Ansätze. Es hat sich ja auch ein kritischer islamischer Verband gegründet rund um eine Lehrerin aus Nordrhein-Westfalen. Ist das ein erster Schritt für Sie? Auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, ob Sie Lamia Kadorn meinen. Genau. Ja, genau. Also wir haben mit Lamia Kadorn auch, wir waren auch in Kontakt mit ihr. Die Sache ist, wie soll ich sagen, man muss, also das ist der erste Schritt, ein richtiger Schritt. Man muss leider noch weiter intensivieren und man muss auch beachten, wen man als Islamexperte wählt und nicht. Also bei Lamia Kadorn, wenn ich eine konstruktive Kritik ausüben kann, sie hat ja 5 ihrer Schüler zum Beispiel in den Dschihad verloren. Und das ist der erste Schritt auf einen richtigen Weg, aber man sollte noch weiter mehrere Verbände ansprechen und besonders die Großorganisationen, weil die Jugendlichen, die normalen Jugendlichen, wie wir zum Beispiel, die hören vielleicht mehr auf den Prediger in der Moschee als auf zum Beispiel eine Präventionslehrerin, Maßnahmen irgendwie gegen Radikalismus. Genau, die hören dann vielleicht auch weniger deutsche Radiokultur, wo sie auch schon mehrfach aufgetreten ist, sondern gehen dann eben in die Moschee und hören dann den Predigern zu. Was halten Sie denn persönlich von den Aktionen des Innenministers Ralf Jäger in Nordrhein-Westfalen? Reichen Ihnen da Aufklärungshefte gegen Salafismus? Nochmal bitte die Frage. Ralf Jäger, der Innenminister von Nordrhein-Westfalen, verteilt jetzt Aufklärungshefte gegen den Salafismus. Ja. Wie finden Sie das? Also ich finde, also allgemein, jede Aktion gegen Salafisten, gegen Terror, gegen Radikalismus, richtig. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich was bewirkt. Also ich sehe zum Beispiel, als Beispiel, es gibt manchmal zum Beispiel Bücher, die geschrieben werden und verkauft werden. Ich als Jugendlicher kann mich zum Beispiel in der Lage der Jugendlichen in die Hand versetzen und sagen, ein Jugendlicher kauft erst ein Buch, wenn er ein Buch kaufen muss. Also zum Beispiel in der Schule werden wir auch nur, wenn wir gezwungen werden, ein Buch lesen. Und ich weiß nicht, ob man jetzt durch irgendwie Lesen oder sich halt irgendwie beschäftigen mit dem Thema von der Radikalisierung sich entfernen kann oder sich retten kann. Das weiß ich noch nicht. Ich weiß eher, dass man psychologische Strategien anwenden muss. Das versuchen wir halt durch Schauspiele auf der Straße. Aber okay, Basisarbeit, wie zum Beispiel jetzt Seminare und so weiter, müssen so oder so dann geführt werden, damit man halt die Ideologie nochmal wirklich behandelt. Das sagt der Germanistikstudent Hassan Gerard aus Düsseldorf. Zusammen mit anderen, vor allem mit jungen Muslimen, aber auch mit Christen, mit einem Buddhisten, mit Männern und mit Frauen, kämpft er mit Kunstaktionen und auch mit vielen Provokationen in Fußgängerzonen zum Beispiel und auch im Internet mit YouTube-Videos gegen den radikalen Salafismus. Wir danken für das Gespräch. Vielen Dank, Dankeschön. Danke sehr.